Deutschlandfunk Soundcheck. Guten Abend zu diesem Soundcheck um 1:05. Geboren am 8. März 1892 oder am 3. Juli 1893, das kommt darauf an, wen man fragt. Geboren auf jeden Fall in Teoc im Carroll County in Mississippi. Gestorben, das ist sicher, am 2. November 1966. Also am heutigen Tag 1966 bis 2002, am heutigen Tag vor 26 Jahren in Grenada in Mississippi, mehr oder weniger zu Hause. Der Mann, um den es in den nächsten zwei Stunden geht, das ist Mississippi John Hurt mit bürgerlichen Namen John Smith Hurt, Mississippi John Hurt, sein Künstler und sein Musikername Country Blues mit Mississippi John Hurt. Und es wird, so viel ist sicher, eine ruhige Sendung. Am Mikrofon ist Knut Benzner. Did all I can do, and I can't get along with you. I'm gonna take you to your mama, payday, payday, payday. Well, the rabbit ain't long, I ain't got no rabbit dog, and I hate to see that rabbit get away, get away. Baby did all I can do, and I can't get along with you. I'm gonna take you to your mama, baby. About a week ago, I stole your hand with me. I'm gonna keep my skillet greasy if I can. Gonna take care of it. If I can, if I can. You know what happened to me? Well, the house is on my track, and the knapsack on my back. I'm gonna make it to my shanty 4 days, 4 days, 4 days. Baby did all I could do, and I'm gonna take you to your mama, payday. Lord, I hate to see that rat get away, get away. Thank you. Mississippi, John Hurt. Eine Eigenkomposition, so wie es quasi fast nur Eigenkompositionen von diesem Mann gibt. Er hat vielleicht in seinem Leben 4, 5 Lieder von anderen Traditionals bzw. von anderen Bluesmännern gesungen. Geboren also am 8. März 1892 oder am 3. Juli 1893, abhängig davon, wie man fragt, in eine kinderreiche Familie geboren. 10 Kinder waren sie, 8 Jungs, 2 Mädchen und alle machten Musik, aber John Smith Hurt war der Einzige, der dies seriös, also mit Ernst, betrieben hat. Und wenn man seiner Witwe Glauben schenken darf, hat er sich all das selbst beigebracht. Er ist nicht zur Schule gegangen, konnte dennoch ein bisschen lesen und schreiben. Er hat als Farmer gearbeitet, dann als Tagelöhner, weil ihm die Arbeit auf dem Feld, also das Sharecropping, also das Baumwollpflücken, zu gefährlich war. Und am 4. Dezember 1927, sofern man den Angaben Glauben schenken kann, hat er sich zum ersten Mal verheiratet. Er heiratete eine Frau namens Jessie Lee in Greenwood, die aus Hattiesburg zwei Jahre zuvor nach Avalon, die Gegend, die Stadt, wo er lebt, die hieß Avalon, der Bezirk, das für Avalon gekommen war, und die hat er dann eben geheiratet. Teoc, das Dorf, die Bergkommune in Avalon, ist nah am Delta und war eine Gegend, durch die andere Bluesleute sehr selten gekommen sind. Möglicherweise auch das ein Grund dafür, dass er sich das Gitarrespielen selbst beigebracht hat und die Songs auch selbst alle geschrieben hat. Er hat von Fiedlern gelernt, von Leuten, die auf der Straße musizierten in dieser Gegend, und man spielte zum Tanz und für ein Essen in der Kirche. Und möglicherweise hat er auch von diesen Leuten ein wenig gelernt, Mississippi John Hurt. Sein Stil, sein Gitarrenstil ist für heute immer noch für einige ein Mysterium, denn es ist, davon geht man aus, sowohl beeinflusst worden von den weißen Folk-Traditionen aus den Bergen, also aus den Appalachen. Die waren zwar eine Ecke weg, aber schottische und irische Siedler kamen halt auch bis da unten hin. Und natürlich hat sein Gitarrespiel auch die Dunkelheit des Deltas, ganz natürlich. Sein Landlord, also sein Vermieter, hat ihn mal gefragt, wie er seine Melodien macht. Und Mississippi John Hurt, ja, seine Antwort war charmant und vielleicht auch ein bisschen hilflos. Er hat gesagt: "Well, sir, I just make it sound like I think it ought to." Also, ich bringe sie so zum Klingen, wie ich meine, dass sie klingen sollen. Der nächste Song von der gleichen Aufnahmesession aus dem Jahr 1928. Payday, das war ein Song aus dem Jahr 1928. Das heißt, er war mittlerweile 35 Jahre alt, bevor er überhaupt seine ersten Schallplattenaufnahmen machen konnte. Der nächste Song aus der gleichen Session also, der heißt "I'm Satisfied, Mississippi John Hurt." I'm satisfied, tickled too, old enough to marry you. I'm satisfied, it's gonna bring you back. I'm satisfied, tickled too, old enough to marry you. I'm satisfied, it's gonna bring you back. Country, been in town from a neighbor on down, I'm satisfied. It's gonna bring you back, I'm satisfied. Tickles too, old enough to marry you, I'm satisfied. It's gonna bring you back. My dress to my knees, I give my total load of who I please, I'm satisfied. It's gonna bring you back, I'm satisfied. Tickle too, old enough to marry you, I'm satisfied. It's gonna bring you back. I'm satisfied, tickle too, old enough to marry you, I'm satisfied. It's gonna bring you back, I'm satisfied, tickle too, old enough to marry you, I'm satisfied. It's gonna bring you back. I'm satisfied, Mississippi. John Hurt, auch das wie gesagt eine Aufnahme aus dem Jahr 1928. Die bekanntesten Musiker in seiner Gegend damals, das waren zwei weiße Farmer, ein Fiedler namens Willie Name und ein Gitarrist mit dem Namen Shel Smith. Das Paar, dieses Duo, war im Norden von Mississippi extrem populär und Mississippi John Hurt hat oft mit ihnen gespielt. Und obwohl seine Musik heute immer noch frisch und wohl auch bedeutungsvoll für uns ist und klingt, John Hurt lebte in einem Teil des Landes in einer Art und Weise, die es heute nicht mehr gibt, die gewissermaßen aufgehört hat zu existieren, eben da unten im tiefen Süden. Abgesehen von den letzten 15 Jahren seines Lebens lebt er in einem Haus ohne Elektrizität. Er hatte nie ein Auto. Er konnte auch nie in seinem Leben Auto fahren. Und abgesehen von zwei Trips, von zwei Aufenthalten in Memphis, Tennessee im Jahr 1928 und in New York im Jahr 1929, kam er nie weiter als 20 Meilen aus Avalon, also aus der Gegend, wo er herkam, weg. Und die größte Stadt, die er gesehen hat, bis auf Memphis, Tennessee, New York und Washington, D.C., muss man dazu sagen, aber das ist eine Geschichte, die kommt viel, viel später, nämlich in den 60ern. Abgesehen halt von seinem Dörfchen war die größere Stadt ein Kaff namens Greenwood, Mississippi. Das einzige Flugzeug, das er jemals gesehen hat am Himmel, von dem nahm er an, es sei ein Engel. Und tja, und es ist ebenso ironisch, dass Mississippi John Hurt zuerst im Fernsehen war und dann in der Lage war, sich ein Gerät zu kaufen. Der nächste Song, der heißt Corinna, Corinna, einer seiner bekanntesten Songs. Taj Mahal zum Beispiel hat diesen Song gecovert. Wir hören das Original von Mississippi John Hurt, Corinna, Corinna. All you ladies gather round, the good sweet candy man's in town. Candy man, candy man. He's got the candy that's 9 inches long. You sell it fast to hope and chew his cone. Candy man, candy man. All her bread with Sister John on the set. He always takes a candy stick to bed. Candy man, candy man. Better so the ladies say candy man, candy man. Yes, don't stand close to the candy man. He's a sticky candy in your hand, candy man. Sweet candy man. Yes, you in the candy man, you're getting mighty sick. Mm-hmm. Candy man, you're getting mighty sick. Mm-hmm. Mm-hmm. You must be stuck on the candy man stick. Oh yeah. Oh yeah. Der Standard Glory, Glory, Halleluja, sondern das war ein Song, den auch Mississippi John Hurt geschrieben hat und der hieß Stocktime Buck Dance. wie so viele andere Leute, die nichts haben und die unter solchen Umständen und unter solchen schlechten oder mit solchen schlechten Voraussetzungen groß geworden sind und dann ein wenig Karriere gemacht haben, wie so viele andere, war Mississippi John Hurt ein freundlicher Mann und Ehrlichkeit war eines seiner Charakteristika. Er ist mal gefragt worden, ob er weiß, wie gut seine Musik war. Und er hat freundlich geantwortet, ja, natürlich wusste ich das und ich wusste es immer, aber ich habe niemals davon geträumt, dass sich die Dinge so entwickeln, wie sie sich entwickelt haben. Wie gesagt, dazu später in dieser Sendung. Und John Hurt hat mal gesagt, I don't like no confusion. Und seiner Musik hört man das wohl an. Der nächste Song, der heißt Hop Joint, Mississippi John Hurt. Eine kleine Korrektur, denn der Song eben, der anfing wie ein Instrumental und dann singt er denn doch noch ein bisschen über sein süßes kleines Mädchen. Das war nicht der Hopjoint, das war Stocktown Buckdance und das Lied, von dem ich sagte, dass es fast wie der Traditional Glory, Glory, Hallelujah klinge. Das ist der Song Since I've Laid My Burden Down gewesen, der Hopjoint, der kommt jetzt. Stagger Lee was a bad man. Da halte ich nochmal an eben, denn irgendwie scheint der gute CD-Spieler eine kleine Macke zu haben. Das kann passieren. Also, jetzt kommt nicht der Hopjoint, sondern jetzt kommt ein Song mit dem Titel Stagger Lee und dazu dann gleich mehr. Tja, jetzt müsste er nur anspringen. Stagger Lee was a bad man. They goes down in the coal mine one night. Rob the coal mine. There's gambling down there. And they placed themselves just like they wanted to be. So they wouldn't hit each other when they were shooting. Money lying all over the floor. There's one bad guy down there, he thought he was. That's Billy the Lion. So he had a big 45 laying down by the side of him. When they got placed, why, Staggerly spoke to him. He says, boys, look at the money lying down here on the floor. Says, what would we do if old Staggerly and them was to walk in here? This guy picked up his 45. He says, I wouldn't make a bit of difference. Says, Stag's gun won't shoot a bit harder than this one. About that time, Stag knocked his hat off. And his partner, taking care of the rest, when he knocked his hat off, he kind of remembered that was Stagger Lee. And he comes begging like this. Can it be you can rest everybody but cruel Stagger Lee, that bad man, oh cruel Stagger Lee. He said, Stagger Lee, please don't take my life. Says I got two little baby and a darling loving wife. He's a bad man, oh cruel Stagger Lee. Here's the answer Stagger Lee giving. What I care about your two little babes, darling loving wife. Says you done stole my stuff and hat. I'm bound to take your life. It's a magic hat. Oh, cruel Stagger Lee. Boom, boom, boom, boom. What a 44. When a spy pulled me the line, he's lying down on the floor. That bad man, oh cruel Stagger Lee. Gentlemen of the jury, what you think of that? Says Stagger Lee, killed Bill Lyon, bought a $5 Stetson hat. He's a bad man, oh cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, Stagger Lee did curse. The judge said, let's kill him. Boy killed some of us. He's a bad man. Oh, cruel Stagger Lee. Standing on the gallows, his head was way up high. At 12 o'clock, they killed him. They's all glad to see him die. He's a bad man. Oh, cruel Stagger Lee. Said, police and officer, how can it be? You can arrest everybody, but cruel Stagger Lee, that bad man, oh, cruel Stagger Lee. Mississippi John Hurt mit einem der bekanntesten Songs aus der Blues-Geschichte überhaupt, mit dem Titel Stagger Lee. Manchmal heißt er Stagger Lee, manchmal Stagger Lee. Es gibt sogar LPs bzw. CDs, die Mississippi John Hurt als den Autoren dieses Songs angeben. Das ist er nicht. Stagger Lee ist ein Traditional. Mississippi John Hurt hat ihn arrangiert, wie gerade eben zu hören war. Und Stagger Lee ist die Geschichte von zwei schlechten Groschen, also von zwei Kerlen, die nicht ganz sauber sind. Sie kommen in Streit und der eine bringt den anderen um. Stagger Lee, das ist ein Song, den viele, viele gesungen haben. Und Mississippi John Hurt ist einer der ersten gewesen. Der nächste Song, den wir hören, das ist dann ein Lied, das Booker White geschrieben hat. Und der Song, der heißt Poor Boy Long Ways From Home, hier in der Version von Mississippi John Hurt. I'm a poor boy and a long ways from home. Where you like, I ain't got no friend. No friend. I'm a poor old boy and a long ways from home. I feel like I ain't got no friend. From home. Er singt da, ich bin ein armer Kerl und weit von zu Hause weg und Freunde habe ich nicht. Vielleicht beschreibt das die Situation, als er am Valentinstag 1928 in Memphis, Tennessee ankam mit einer alten, abgenutzten Gitarre und in ein Studio ging und seine ersten Aufnahmen machte. Er erzählt, Great Big Hall with only Mr. Rockwell, also eine große Halle mit nur einem Mann da drin, mit diesem Mr. Rockwell, das war der Ingenieur, nah an meinem Mund das Mikrofon und er erzählte mir, dass ich mich nicht nach links und nach rechts bewegen soll, sondern meine Position halten soll. Manometer, ich war nervös und mein Nacken war steif die nächsten Tage. Das war am Valentinstag 1928. Die Songs, die er aufnahm für Okie, 78er, das waren zum Beispiel Nobody's Dirty Business, Frankie and Johnny und ein paar andere Songs mehr. Und pro Song bekam er $20. Das war nicht viel, aber für ein Talent damals eine ganze Menge Geld. Auf den alten 78ern stand dann, auf den Matrixen stand dann zuerst Old Time Music und Old Time Music wurde später gestrichen und ersetzt durch Race Music, also Rassenmusik. Der nächste Song, den wir hören, das ist ein Lied, das die Byrds mal aufgenommen haben im Jahr 1971 auf ihrer damaligen gleichen LP. Die LP hieß Father Long, ein Traditional, und dieses Father Long gibt es auch von Mississippi John Hurt, auch aus diesen Jahren, 1928, 1929. Father Long ist ein halb religiöses Lied. Der Text ungefähr so, dass man sich durch nichts erschüttern lassen soll, weitermachen sollen und Gott wird uns beschützen. Father Long, Mississippi John Hurt. Till death said our loving master, if you more days to labor and wait, toils of the road will then seem as nothing as we sweep through the beautiful gate. Father alone we will know all about it. Father alone we will understand why. Cheer up my brother lives in the sunshine. We'll understand it all by and by. Traditional hier gehört von Mississippi John Hurt. Und dann ging er nach diesen Aufnahmen in Memphis, Tennessee, wieder nach Hause, nach Avalon, nach Mississippi und arbeitete wieder eine Saison als Farmer hier und da. Er hatte zwischendurch für die Eisenbahn gearbeitet und dieses und jenes gemacht, was eben gerade anfiel. Am 28. Dezember 1928, also kurz vor Jahreswechsel 28/29, Da nahm Mississippi John Hurt noch einmal ein paar Songs auf. Diesmal ist er eingeladen worden zu einer Session nach New York City. Und ja, es gab wieder das gleiche Geld. Er nahm Songs auf wie Lewis Collins, Make Me a Pallet on Your Floor, Ain't No Tellin', den Avalon Blues, Avalon My Hometown Always on My Mind, Avalon My Hometown Always on My Mind, Pretty Mamas in Avalon Want Me There All the Time und ein paar andere mehr. Und der nächste Song, den wir hören, der heißt Trouble. I've had it all my days, Mississippi John Hurt. Well, talk about trouble, I had all my days. Trouble, had all my days. Big trouble came into my grave. I was walking down the street, just couldn't keep from crying. Girl I love, she was on my mind. Well, they talk about trouble I had all my days. Trouble had all my days. The trouble came into my grave. Baby, something going on wrong. Oh, baby. Went away last night, stayed out all night long. Well, talk about trouble I've had all my days. Trouble. The trouble came into my grave. Down the street, just couldn't keep from crying. As I'm walking down the street, just couldn't keep from crying. The girl I love, she was on my mind. Lord, the police arrest me, putting me in jail. Police arrest me, putting me in jail. I didn't have nobody to come and go my bail. Well, they talk about trouble I've had all my days. Trouble had all my days. Bleed trouble came into my grave. Trouble I've had all my days, Mississippi, John Hurt. In Memphis, Tennessee und später dann in New York City, da hat er ein paar Leute getroffen. Bessie Smith zum Beispiel ist er begegnet. Und in Memphis, Tennessee, da sprach ihn ein Mann an und hat sich als Lonnie Johnson, als der großartige Bluesänger Lonnie Johnson vorgestellt. Aber Mississippi John Hurt war unsicher, ob das tatsächlich Lonnie Johnson war. Und am 28. Dezember 1928 dann, so erzählte er einmal, da traf er dann den richtigen Lonnie Johnson. Er hatte nämlich auch eine Aufnahmesession in New York und er und Lonnie waren im selben Raum zufällig. Er, also Mississippi John Hurt, hatte gerade seinen Candyman geschrieben mit einem Bleistift und er vergaß ein paar Verse. Er hatte ein paar Verse vergessen, also fing er an zu singen und zu üben auf seiner Gitarre und dann sagte Lonnie Johnson, er kam zu ihm und Lonnie Johnson sagte, Hör mal, Mann, ist das nicht ein bisschen hoch? Mach es ein bisschen tiefer, Sohn. Dann kam ein Manager und sagte, was geht dich das an, Junge? Und Lonnie sagte, nun ja, ich habe ihm nur sagen wollen, dass es ein bisschen schwierig ist, so hoch zu singen. Er soll es ein bisschen tiefer singen. Und da wusste Mississippi John Hurt, dass es Lonnie Johnston war. Die beiden freundeten sich für die Tage, die sie dort zusammen verbrachten, ein wenig an, spielten. Er spielte Gitarre und Lonnie Johnston ein bisschen Piano. Sie hatten eine kleine Party, sie gingen einkaufen, gingen mal in dies Haus und mal in das Haus und gingen ein bisschen tanzen. Und Mississippi John Hurt erinnerte sich, dass sie eine großartige Zeit zusammen gehabt hätten. Nur mit dem Geld halt war das so eine Sache, denn das Geld, was Mississippi John Hurt für die Schallplattenaufnahmen bekommen hatte, das gab er eben auf diesem Weg wieder aus. Und naja, und dann kam er zurück nach Avalon, Mississippi und ließ sich dort nieder und begann sein ländliches Leben mit seiner Frau Jessie Lee aufs Neue. Der nächste Song, den hat Huddy Ledbetter geschrieben, einer der wenigen Ausnahmen, wie gesagt, von Liedern, die Mississippi John Hurt von anderen gesungen hat. Und dieser Song von Huddy Ledbetter gehört gleichzeitig zu den bekanntesten von ihm. Es ist Goodnight Irene, hier jetzt in der Version von Mississippi John Hurt. One of Ledbetter's songs I learned off the record, which I think is a wonderful song. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I will see you in my dream. Sometime I live in the country. Sometimes I lives in town. Sometimes I take great notion, jump in the river and drown. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I will see you in my dream. Stop rambling, stop gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and family and stay by the fireside bright. Oh, Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. I will see you in my dream. Good night, Irene. Ledbetter habe den Song geschrieben, hat er gesagt, bevor er ihn gespielt. Also Ledbetter und Huddy Ledbetter, das sind die beiden gleichen Personen. Und der Song habe ihm gefallen und deswegen singe er ihn jetzt. Einen Song noch bis zu den Nachrichten. Und der Song, der heißt Monday Morning Blues. This morning Woke up this morning with the Monday morning blues. I couldn't hardly find, I couldn't hardly find, I couldn't hardly find my Monday morning shoes. Monday morning blues. Monday morning blues. Monday morning blues searched all through my bones. Get a pick and shovel. Get a pick and shovel. Let's go down in the mine. That's the only time. That's the only time. That's the only time I ever felt like crying. Lord, my heart struck sorrow. Lord, my heart struck sorrow. Lord, my heart struck sorrow and the tears come rolling down. Mr. Change a Dollar. Mr. Change a Dollar. Won't you change a dollar? Give me a lucky dime. Monday morning blue. I woke up this morning.